1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich hier im Radio in 1 Live. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht, wie immer montags. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Sollen wir anfangen? Wir fangen sofort an mit Sabrina. Sabrina ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen, Domian. Ja, Sabrina, um was geht's bei dir? Ja, also es geht darum, dass ich jetzt 19 Jahre alt bin. Ja. Und einen 27-jährigen älteren Freund kennengelernt habe. 27 Jahre älter, dann ist der jetzt gerade, ja. 46. Genau. Ja. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Mama erzählen soll. Weil die ist da gar nicht dafür, wenn ich halt mal einen Freund habe und so. Wann hast du ihn denn kennengelernt? Das war vor 3 Monaten. Und seid ihr so richtig zusammen jetzt? Ja, also wir haben halt jetzt noch nichts miteinander gehabt, aber wir telefonieren fast jeden Tag 3-4 Mal. Mhm. Und ja, wir verstehen uns richtig gut. Habt ihr euch denn auch schon einige Male getroffen? Ja, also wir haben uns halt 2-mal jetzt schon getroffen, weil es halt dann schwierig ist, dass wir es halt heimlich machen. Ja. Und ja, hat er denn Familie? Nein, also er hat zu mir gesagt, er war noch nicht verheiratet. Er hat zwar schon einige Frauen gehabt, mit denen er zusammengelebt hat, aber... Aber er lebt jetzt alleine? Jetzt ist er im Moment alleine, ja. Lebt er weit weg von dir? Nee, also das sind so 15 Kilometer. Und du wohnst noch zu Hause? Ja, das ist ja mein Problem, weil ich habe auch so eigentlich keine Freunde, bin eigentlich einsam und alleine. Und ja, wie hast du ihn eigentlich kennengelernt? Ja, also ich war halt bei uns in der Stadt und da sind wir halt zusammengestoßen. Wie? Einfach auf der Straße? Ja. Huch, da kommt er, 46, und Sabrina, sie stoßen zusammen und sagen, wow, ja. Du bist es. Wir sind mal ins Gespräch gekommen, Ming. Aber wie geht denn das? Wie kommt man mitten in der Stadt einfach so ins Gespräch? Naja, also ich habe irgendwie nicht aufgepasst oder er auf jeden Fall sind wir halt dann ineinander reingestoßen. Ach so. Und er dann, Verzeihung. Ach, wie lustig, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes seid ihr aufeinander gelaufen. Ja. Das ist ja lustig. Ja. Und so hat man natürlich ein Gesprächsthema. Ja, und dann hat er sich halt entschuldigt und dann habe ich gesagt, nee, passt schon. Ich bin eigentlich daran schuld. Dann hat er gesagt, ja, ich bin übrigens der Timo. Ja. Sag ich jetzt mal. Sagen wir mal so. Und habe ich gesagt, ja, und ich bin die Sabrina, hi. Und dann hat er mich gefragt, ob er mich auf einen Kaffee einladen darf. Uiuiuiui. Ja. Hat also er dir denn jetzt ganz ehrlich so, hat er dir in der ersten Sekunde, man checkt ja manchmal Menschen innerhalb von Sekunden ab, so geht's mir zumindest. Hm? Hat er dir da schon gefallen? Ja. Hat dir gefallen? Hm. Sieht gut aus. Ja, also erst hat mir gefallen, dann unter dem Gespräch wurde er mir auch noch sympathischer, also von den Einstellungen und so. Was macht er vom Beruf? Vom Beruf ist er, ja, wie soll ich sagen, er engagiert sich halt für Suchtkranke viel. Für was? Für Menschen, die halt Alkoholprobleme oder Suchtprobleme haben. Da engagiert er sich für? Ja. Ist das sein Beruf? Das weiß ich nicht, auf jeden Fall engagiert er sich sehr viel dafür und macht gern was im Garten. Was er jetzt genau beruflich macht, weiß ich jetzt gar nicht. Na, das fragt man doch. Ja. Also würde ich an der Stelle fragen, hier, wie verdienst du dein Geld? Was machst du so? Ja. Was machst du denn so? Ich mache zurzeit eine Ausbildung als Ergotherapeutin. Ah ja. Mhm. So, jetzt habt ihr euch erst 2-mal gesehen und zwar heimlich. Wo habt ihr euch gesehen? Ja, also halt in der Stadt, in einem Café. Ja. Mhm. Hat er dich denn zu sich auch schon eingeladen? Ja, hat er schon, aber das ging bis jetzt noch nicht. Das hat noch nicht stattgefunden? Nee, also er hat mich schon öfters zu sich eingeladen, aber es ging halt noch nicht, weil man müsste es halt heimlich machen. Ja, verstehe ich nicht, aber wenn er dich zu sich einlädt, dann wieso heimlich? Das, gut, das wäre heimlich, ja, aber da ist doch niemand, da wohnt doch sonst niemand, oder? Ja, aber das Ding ist auch irgendwie hinzukommen. Naja, 10 Kilometer ist ja noch nie weit. Ja, schon, aber es hat irgendwie bis jetzt noch nicht geklappt. Okay, ist es noch nichts gelaufen? Nee, also wir haben noch nicht miteinander geschlafen. Habt ihr denn rumgeschmust, geküsst? Also geküsst, ja, aber das andere noch nicht. Das andere nicht, okay. Ja, muss man ja nicht so schnell machen. Hattest du schon mal einen festen Freund? Nein. Hattest du überhaupt schon mal einen Freund? Nee, also ich hatte halt mal einen Jungen, in den ich A verknallt war. Es hatte irgendwie versucht, mir weiß jetzt nicht, zu verhindern. Und darum bin ich halt auch alleine, sag ich mal so. Mhm. Also noch keine Beziehung, noch keine sexuelle Erfahrung gemacht? Nee, noch gar nichts. Gar nichts. Und dann gleich so einen alten Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Du unterhältst dich mit ihm doch sicher auch über die Situation. Was sagt er dazu? Also ich hab's mal halt auch gesagt, dass halt bei meinen Eltern es schwierig ist. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, schon klar, aber irgendwie müssen wir es ja langsam mal sagen, wenn wir wirklich richtig zusammen und alles sein wollen. Wie alt sind deine Eltern? Also meine Mama ist 53, mein Papa ist 60. Ah ja, dann sind sie ja zumindest noch ein bisschen älter als dein eventuell neuer Freund oder vielleicht schon dein Freund. Ja. Ja, gut, der Altersunterschied ist natürlich krass. Und mit 19 ist man sicherlich anders drauf und in einer anderen Lebensphase als mit 46. Das birgt natürlich gewisse Schwierigkeiten, die auf euch zukommen könnten. Und ja, klar, weil es ist halt auch so, dass ich langsam das Alleinsein hab, sag ja, mal so. Okay, aber du darfst ja nicht nur aus der Not heraus dann ihn nehmen. Nee, gar nicht. Ne, das nicht. Andererseits kann man natürlich sagen, wenn man sich gerne hat und wenn man sich toll findet, dann kann man auch über einen großen Altersunterschied hinwegschauen. Das ist schon klar. Aber es ist natürlich unter Umständen etwas vielleicht andersartigere, vielleicht auch schwierigere Beziehungen als zu einem Gleichaltrigen. Vielleicht. Bist du dir denn ganz sicher in deinen Gefühlen? Ja. Und du bist auch ganz sicher, dass er dich nicht anlügt? Ich hoffe mal, sag ich mal so. Also, dass er vielleicht nicht da Frau und 4 Kinder zu Hause hat? Das hoffe ich eben mal. Bist du dir denn nicht so ganz sicher? Nee. Mhm. Weil ich denke auch mal so, sie ist 46 Jahre und sieht gut aus und mein... Ein Mann in dem Alter hat eigentlich eine Frau oder wenigstens war schon mal verheiratet. Hm. Was erzählt er denn so? Wie lange ist er angeblich Single? Schon? Seit 4 Jahren sagt er halt mal die Beziehung meiner die Beziehung. Ja. Aber so richtig festes war das nie. Und er hat auch keine Kinder? Nee, also hat er bis jetzt noch nicht davon erwähnt. Also hat er gesagt, hat er keine. Hat er denn erzählt, dass er generell auf jüngere Frauen steht? Nee, also er hat jetzt gedacht, mit dem Altersunterschied und was, ob die junge Frau, sag ich mal so, überhaupt was von mir will und wie sie es meint. Also bei ihm war es halt die 19 schon, wenn das Problem, aber jetzt auch nicht mehr. Also Sabrina, dann würde ich an deiner Stelle es erstmal weiter langsam angehen lassen und die Sache beobachten, ob die auch Hand und Fuß hat und ob der Typ auch wirklich ehrlich ist. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Mhm. Natürlich wirst du dann auch über kurz oder lang deine Eltern einweihen müssen, was ja vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn die eingeweiht sind. Die werden nicht erfreut sein, das ist mir schon klar. Nee, also die werden doben, also das habe ich ja schon öfters mitbekommen. Aber bevor du jetzt da die große Welle machst, müsstest du dir natürlich auch sicher sein, dass du ihn wirklich willst und dass die Sache fundiert ist und so weiter. Mhm. Deswegen würde ich mir das Ganze erstmal noch ein bisschen angucken und sich entwickeln lassen. Okay. Weißt du, also ich würde jetzt nicht so mit wehenden Fahnen zu ihm gehen, sondern wirklich sehr scharf ihn beobachten, ob er es wirklich ehrlich meint und ob da nicht irgendwas hintersteckt, irgendwas Komisches. Hat er denn schon mal forciert, mit dir ins Bett zu gehen? Also er hat schon mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte mit ihm halt, ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, nee, also eigentlich, solange es noch heimlich ist und so, habe ich eigentlich noch keine Lust. Und dann habe ich gesagt, ich kenne dich ja auch noch nicht so gut. Sehr gut, sehr gute Antwort. Und dann habe ich gesagt, mit dem Menschen, ich sage mal so, wo ich mein erstes Mal haben will, da muss ich mir schon hundertprozentig sicher sein. Sehr gute Einstellung. Bleib bei dieser Einstellung und lass dir Zeit. Wenn der Typ das ehrlich meint mit dir, dann wird er dir diese Zeit auch lassen und geben. Wenn er anfängt zu drängeln und zu nörgeln und zu tricksen und so, dann sei schon mal sehr vorsichtig. Mhm. Und dann such du dir den guten Zeitpunkt aus, wann du es deinen Eltern sagst. Du kannst es ja nicht dauerhaft heimlich machen. Das geht ja nicht. Naja, denn meine Oma, die weiß es. Ach, die Oma weiß es. Was sagt die Oma denn? Ja, gut, die Oma ist mit dem Altersunterschied mega wenn, aber sonst. Wenn das ein ordentlicher Kerl ist, wird die Oma sagen, dann ist er okay. Und vor allem das Problem ist, meine Eltern bzw. meine Mama ist bei der Freien Christengemeinde. Ach du lieber Gott, es ist ja alles noch strenger. Ja, oh je. Das ist das Problem. Oh je. Sabrina, also nochmal, guck dir die Sachen genau an, sei vorsichtig, lass es sich entwickeln. Wenn du dir sicher bist, dann musst du es deinen Eltern natürlich sagen und auch dazu stehen. Mhm. So würde ich es dir sagen, so sage ich es dir. Gut, morgen treff ich nachher wieder. Genau, dann frag ihn mal, was er vom Beruf macht. Er soll ihm erzählen, wie er lebt und wo er wohnt und all so Sachen. Na gut, seine Adresse weiß ich ja, die hat er mir gleich dann per SMS geschickt. Ja, hol immer mehr Informationen von ihm raus, über ihn raus. Das ist immer eine gute Voraussetzung. Hm? Mhm. Sabrina, viel, viel Glück. Und ich hoffe, dass das ein guter Kerl ist und dass der sich dann auch ordentlich dir gegenüber verhält. Okay. Und viel Glück, wenn es dann zu dem Outing kommt in der Auseinandersetzung mit den Eltern. Ja. Da wirst du einiges noch vor dir haben, glaube ich. Ja, das befürchte ich auch. Ja. Liebe Sabrina, alles Liebe, alles Gute und pass auf. Gut, vielen Dank. Gerne, tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Heute ausschließlich im Radio, freie Themennacht. Ihr könnt auch mailen, domian@wdr.de. Und als nächster ist dran die Ilona und Ilona ist 55. Hallo Ilona. Domian, schönen guten Abend. Ja, schön, dass du da bist, Ilona. Um was geht es bei dir? Ich bin ziemlich verzweifelt. Ich bin im Juli 2009 beim Zahnarzt gewesen, habe mich beraten lassen, was ich jetzt machen könnte mit meinen Zähnen. Und hat man mir empfohlen, eine Teleskopprothese. Was war denn da los mit deinen Zähnen? Ja, also mir sind 6 Zähne gezogen worden. Ja. Und daraufhin habe ich eine Teleskopprothese bekommen. Erklär nochmal kurz, Teleskopprothese ist, die so einzementiert ist, ne? Nein, es sind 5 Zähne stehen geblieben oben und die sind überkront worden. Und dann wird da so eine Prothese draufgesetzt. Ah ja, genau. In den 5 Zähnen wird die Teleskopprothese gehalten. Mhm. Ja, so und diese Teleskopprothese bin ich 7-mal beim Zahnarzt gewesen, mindestens 7-mal und man hat sie mir, weil sie nicht richtig fest, nicht zu lösen war, 7-mal mit Hammer und Meißel, das hört sich jetzt brutal an, aber es war so der Fall, herausgeschlagen. Warum musst du die denn wieder raus? Ist doch gut, wenn die richtig fest sitzt. Das ist richtig, aber ich muss sie auch reinigen können. Aber ist das nicht so etwas, was dann fest implantiert ist im Mund? Nein, nein, ich kann sie durch diese 5 Zähne, die davon gehalten werden, die werden so drüber gesetzt. Ja. Und ach so, wenn es richtig ist, dann kann man die rausnehmen, um sie zu reinigen. Um sie zu reinigen. Ah, jetzt verstehe ich. Ich hatte gerade was anderes im Kopf. Da sind die Sachen dann ganz fest drin und die bleiben für immer drin. Nein, das Ding soll man eigentlich rausnehmen können? Ja, richtig. Und die hat man das mit dem Hammer rausschlagen müssen. Ja, mit Hammer und Meißel. Und das kam ein paar Mal vor? 7 Mal mindestens. Ist ja unfassbar. Was ist denn das für ein Zahnarzt? So, und da laufe ich jetzt seit, ich bin jetzt gerichtlich davor. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da so drüber reden darf. Mir zittern meine ganzen Knochen. Ja, du darfst nicht den Namen des Zahnarztes sagen, das ist dir klar. Nein, tue ich auch nicht. Mhm. Und bin jetzt gerichtlich davor gegangen und laufe jetzt seit 2,5 Jahren mit dieser Schiebenprothese. Die Zahnstellung ist total falsch. Mhm. Ja klar, wenn die schief sitzt, ne? Mhm. Die, sind die Zähne auch schief da drin. Anscheinend die Materialien stimmen nicht. Ich habe Hautausschläge. Man hat mir 3 Zähne überkront, das habe ich schriftlich von einem Arzt, die entzündet sind. Ja? Ilona, weißt du, was ich gerade denke? Bitte? Als das so anfing und du schon nach dem ersten Mal, als er dir die rausschlagen musste, diese Prothese. Ja. Da müssen doch schon alle Warnsirenen geschrillt haben bei dir. Warum bist du nicht zu einem anderen Zahnarzt gegangen? Nein, geschrillt haben, ach, das hängt eigentlich noch mehr mit zusammen, mit der ganzen Vorgeschichte schon. Also, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also, ich denke, dass er mir systematisch vorher schon meine Zähne kaputt gemacht hat. Und zwar habe ich vorher schon eine Brücke von ihm bekommen, die schief gesessen hat. Ja, aber umso eher würde ich dort denken. Hab ich nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt. Ich habe ihn noch gefragt, ist das normal, dass man die Zähne, dass man diese Prothese so oft herausschlagen muss? Ich kann das nicht verstehen. Ja, da sehst du so fest, sagt er, das würde schon mal vorkommen. Gut, das könnte der mir vielleicht einmal erzählen, aber nicht ein zweites Mal. Ja, mir ist das aber passiert. Ich habe ihm geglaubt. Und wo soll ich denn auch anders hingehen? Es nimmt ja keiner was davon an. Ich habe mittlerweile 8 Zahnärzte aufgesucht. Ach du lieber Gott. So, und dann kommt noch dazu, ich bin ja jetzt gerichtlich davor gegangen. Ja. Dann habe ich mir bei der Krankenkasse mich informiert. Ja. Dann hat man mir einen Gutachter zur Verfügung gestellt, da sollte ich hin. So, dieser Gutachter hat die Prothese als nicht fehlerfrei angegeben. So, ja. Dann ist ein neues Gutachten gemacht worden. Dann hat man gesagt, die Prothese säße perfekt, das wäre alles okay, wäre auch keine Entzündung, wäre nichts dran. So, dann ist ein dritter Gutachter eingesetzt worden, ein Obergutachter, alles von der Krankenkasse, ja? Mhm. So, und der hat gesagt, ja, okay, es ist ein Zahn entzündet, der muss raus, ja, ein Zahn. Aber was ich merkwürdig finde, alle 3 Gutachter von der Krankenkasse haben nicht da reingeschrieben in diese Gutachten, dass ich angegeben habe, dass die Zähne 7 Mal herausgeschlagen wurden, ne? Okay, in so einem Fall brauchst du natürlich einen guten Rechtsbeistand. Hast du jemanden? Ich habe jemanden, ja. Der muss ja auf all diese Sachen letztendlich achten. Habe ich gemacht. Und jetzt kommt Folgendes. Jetzt bin ich, Lass mich noch was fragen, ich es vergesse. Wie lange warst du eigentlich vorher, wie viele Jahre bei diesem Zahnarzt gewesen? Ich bin seit 1988 bei diesem Zahnarzt. Das heißt, du kennst den sehr, sehr gut. Ja, richtig. Hattest du denn früher auch schon mal Bedenken, dass der nicht gut arbeitet? Genau so ist es. Und zwar hat er mir eine Brücke oben gemacht, die sah schon schief. Und da hat er damals den Zahntechniker dazugezogen. Aber Ilona, nochmal. Wenn du schon früher das Gefühl hattest, mit dem stimmt was nicht, warum bist du nicht weggegangen von dem? Warum, kann ich auch sagen. Er hat mir damals, ich bin geschieden, so, und da ging es mir nicht gut. Und da war ich physisch ziemlich am Ende. Und da hat er mir die ganzen Brücken, die ich im Mund hatte, erneuert. Mhm. So, jetzt hatte ich diese ganzen Brücken, die er erneuert hat. Wo soll ich da hingehen? Es hätte mir kein anderer Zahnarzt geholfen. Mit Gewissheit nicht. Mhm. Da wäre nichts zu machen. Denn jeder Zahnarzt sagt ganz klipp und klar, ja, das sind nicht meine Brücken. Also die Zähne sind da gemacht worden, müssen sie da auch wieder hingehen. Mhm. Ne? Ja, ich frage vielleicht auch so vehement nach, weil ich so für mich fahre ich so die Linie. Ich gucke mir das bei einem Arzt vielleicht 2 Mal an. Wenn der mir komisch kommt, bin ich weg. Ja, naja, aber wenn man vorher schon, man hat immer schon ein komisches Gefühl gehabt. Ja, ja, ja. Das ist richtig. Aber ich habe immer wieder, dadurch, dass er mir die ganzen Brücken neu gemacht hat, musste ich ja da immer wieder hingehen. Ich konnte ja nicht woanders. Das ist genauso, wenn ich ein Auto kaufe und ich habe da einen Schaden dran. Dann gehe ich dahin, wo ich die Garantie darauf habe, ne? Okay, das heißt, jetzt ist die ganze Sache, wird gerichtlich verhandelt und begutachtet. Ja. Das heißt, du hast extrem viel Nerverei an der Backe. Ja. Und die Zähne sind nach wie vor nicht in Ordnung. Nein, sind nach wie vor nicht in Ordnung. Wie soll das denn jetzt in Sachen Zähne weitergehen? Keine Ahnung, und das ist ja mein Problem. Ich sag ja, ich laufe jetzt seit 2,5 Jahren mit dieser Prothese rum. Ich bin physisch am Ende. Hast du denn Kontakt aufgenommen mal mit Patientenverbänden? Nein, habe ich nicht. So, das finde ich wichtig. Wir werden uns jetzt mal schlau machen. Es gibt natürlich auch für den... Ja? Ich muss aber noch was dazu sagen. Ich war jetzt in einer Uniklinik bei einem Professor und der hat das Ganze untersucht und der hat mich so miserabel behandelt, das ist so schief gelaufen. Der hat total dagegen geredet. Ich möchte jetzt nicht noch mehr sagen. Ja, das Problem ist ja, das alte Lied, eine Krähe hackt nicht der anderen gern ein Auge aus. Ne? Genau so ist es. Ja. Das sagte man früher. Früher war es noch schlimmer als heute, aber es gibt natürlich auch heute gute Ärzte, die sich ordentlich verhalten und denen man sich anvertrauen kann. Und es gibt eben sehr viel Selbsthilfegruppen und Patientenverbände. Wir werden uns jetzt für dich schlau machen und rufen dich gleich nochmal an. Ja. Ich finde, du brauchst von dieser Seite noch guten Rückhalt. Einmal so ein bisschen persönlich-psychischen Rückhalt, aber auch handfeste Informationen. Da triffst du auf Leute, die wissen richtig Bescheid und die können dir auch noch auf jeden Fall zur Seite stehen, da bin ich sicher. Domian, was ich nur komisch finde, ich bin jetzt, du sagtest ja schon, eine Krähe hat der anderen keine Augen. Ich bin jetzt, ich habe 8 oder 9 Zahnärzte habe ich aufgesucht und keiner will mir helfen. Und die letzte Zahnärztin hat gesagt, da bin ich nicht für zuständig. Das Problem kommt ja noch zusätzlich, mein Kiefer ist dermaßen schief, da stimmt ja auch was nicht, durch diese Prothese jetzt, ne? Mhm. Das heißt, und da nimmt sich jetzt keiner mehr was von an, auch kein Zahnarzt. Ich weiß, wenn man einmal in sowas reingerät, dann ist das, dann wird das immer komplizierter und verwickelt sich immer mehr. Ja, und ich fühle sich total am Ende. Das glaube ich, dass das sehr auf die Seele schlägt, ist mir klar. So, Ilona, bitte auflegen. Wir melden uns gleich wieder und hoffen, dir helfen zu können. Okay, prima. Vielen Dank auch, Domian. Alles Liebe, alles Gute, Ilona. Tschüss. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, Hinweis auf unser Thema diese Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte sehr, sehr gerne mit jungen Leuten reden, die ausländische Wurzeln haben. Ich möchte gerne mit denen darüber reden, wie es für sie ist, hier in Deutschland zu leben. Deutschland ist ja für die meisten eben auch Heimat. Fühlt ihr euch fremd im eigenen Land oder fühlt ihr euch fremd in der Tradition eurer Familie? Wo eckt ihr am meisten an? Habt ihr großen Ärger mit der Familie, weil die vielleicht viel zu traditionell ist, vielleicht kulturelle Vorstellungen habt, die euch überhaupt nicht mehr interessieren? Oder eckt ihr vielleicht auch hier in unserer westlichen Welt, in Deutschland an, dass man eure Tradition hier nicht so respektiert, wie ihr das gerne möchtet, vielleicht auch euren Glauben? Also, das ist unser Thema, Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte mit jungen Leuten sprechen, die Probleme damit haben, dass ihre Familien aus einem anderen Kulturkreis kommen, vielleicht aus islamischen Ländern, aus Asien, aus Afrika. Ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. Das ist dann unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich freue mich sehr, herzlich begrüßen zu können Wilhelm. Wilhelm ist 67, guten Morgen. Richtig, schönen guten Morgen, Jürgen Domian. Ja, Wilhelm, guten Morgen. Um was geht's? Ich habe am Freitag die Maria im Radio gehört. Maria war meine erste Anruferin. Ja. Das war die Mundkurt. Sehr, sehr tapfere, sehr schwer kranke Frau, die ein Buch geschrieben hat. Mhm. Über ihre Krankheit und überhaupt über ihr Leben, ja? Ja, dieses Buch habe ich mir am Samstag gekauft. Ja. Und das Buch haut einen um. Ja. Wenn man das Buch liest, glaube ich, wird man wütend, man wird traurig, man muss diese Frau bewundern. Was sie sich hat alles gefallen lassen müssen, das kann man fast gar nicht glauben. Wir erklären vielleicht nochmal, das war eine ganz junge Frau, die Maria, die komplett gelähmt ist, mittlerweile durch eine sehr seltene Erkrankung und auch an dieser Erkrankung sterben wird. Eine Muskelerkrankung. Eine Muskelerkrankung, genau. Mittlerweile im Pflegeheim liegt mit 25 oder 24 Jahren. Und eine Fliege, die über ihren Kopf läuft, kann sie nicht verscheuchen, weil sie sich nicht mehr bewegen kann. Genau. Und sie hat so beeindruckend beschrieben, dass sie manche Dinge beim Telefonieren zum Beispiel mit der Zunge macht, dass sie auf die Tasten mit der Zunge drückt. Eine sehr, sehr, sehr nette Frau. Ich fand sie auch hoch beeindruckend. Und die hat sehr viele, Diskriminierung erlebt aufgrund ihrer schweren Erkrankung und ihrer Behinderung. Ja. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben. Was hat dich am meisten beeindruckt in diesem Buch? Einmal ihre ungeheure Kraft und ihre Zuversicht, dass sie trotz aller Diskriminierung immer wieder noch was Gutes gefunden hat. Mhm. Und dass sie eigentlich, obwohl sie weiß, dass es dem Ende zugeht, das schreibt sie ja ganz klar, dass sie eben so zuversichtlich ist, dass sie glaubt, dass es danach in irgendeiner Form weitergeht. Genau. Ich möchte mal zwei Dinge aus dem Buch sagen, einfach mal um aufzuzeigen, was für ein Gesindel in diesem Lande lebt. Mhm. Die fährt also mit dem Rollstuhl und dann ist der Bordstein zu hoch und sie kippt um. Mhm. Und da steigt ein Autofahrer aus und sagt, wenn du mit dem Ding nicht fahren kannst, du nicht in der Lage bist zu steuern, solltest du daheim bleiben. Beweg dich, steh auf, aber Dalli, Madame, du hältst den gesamten Verkehr auf. Mhm. Und einen Augenblick später sagt er, nachdem ein anderer Mann ihn auffordert, sagt er, die fasse ich nicht an, die soll sehen, wie sie zurechtkommt. Das ist unfassbar, dass es das in unserem Land gibt. Ja, sie steht auf dem Bahnhof und wird nicht mitgenommen, weil da irgend so eine Rampe nicht auszuklappen ist und der Schaffner schließt einfach die Türen und dann steht sie bei Minusgraden auf dem Bahnsteig. Mhm. Und erst als dann der nächste Zug kommt und die Leute dann und es dann ein paar Leute gibt, die ihr zur Seite stehen, gelingt es ihr dann tatsächlich, dass sie mit so einem Zug mitgenommen wird. Und was sie so an Diskriminierung über sich ergehen lassen muss, auch im Pflegeheim, das heißt auch Pflegepersonal, das ist für mich also wirklich nicht zu akzeptieren. Hast du ein Beispiel, was für Diskriminierungen ihr passieren im Pflegeheim? Ja, die fährt zum Beispiel mit einem Rollstuhl durch die Gegend im Winter und wird dann von Jugendlichen mit Schneebällen beworfen und dann am laufenden Band und dann schreibt man ihr so Sachen nach, wie du Spasti, jetzt sollst du auch noch. Also okay, ich meinte jetzt im Pflegeheim. Steht da auch irgendwas im Buch, wie Pfleger sie diskriminieren? Ja, dass sie eben nicht so anstellen soll und dass sie nicht die Einzige wäre. Es wären halt noch andere und sie können sich nicht zerreißen. Wobei ich also sagen muss, dass ich auch mal vor ein paar Jahren mit zwei anderen Männern einen im Rollstuhl sitzenden so durchs Stadtgebiet geschoben habe. Und da haben wir besonders gemerkt, dass Autofahrer zum Beispiel ihre Autos kackfrech auf den Gehweg stellen und man mit dem Rollstuhl nicht vorbeikommt. Ja, ja. Und dieser Mann hat Jahre später einen Elektrorollstuhl bekommen und es ist ihm oft passiert, dass er sich zwischen Hauswand und Auto festgefahren hat und auch umgefallen ist, weil er dann vom hohen Bordstein runterfahren musste. Ne? Ich finde, was ich bei dieser Frau bewundere, ist ihre mentale Stärke, ihre Zuversicht, dass sie eigentlich trotz allem immer wieder noch die Kraft findet, doch noch irgendwo was Gutes zu finden und diese Zuversicht eigentlich, dass eben nicht alle Menschen schlecht sind, dass sie wirklich Rücksicht nimmt auf einen Busfahrer, der sie nicht mitnimmt, wo ihr dann gesagt wird, du musst dich beschweren und dann sagt sie, ja, dann kriegt er eine Abmahnung und da steht vielleicht eine Familie hinter. Mhm. Das heißt, solche Gedanken macht sie sich auch noch, eine Frau, die von morgens bis abends diskriminiert wird. Ich habe also wirklich, wenn ich das jetzt so sehe, ich habe niemals geglaubt, dass man auf diese Weise, wenn man im Rollstuhl sitzt, so angemacht wird, wirklich so beleidigt wird. Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich total wütend. Da gibt es so ein paar Dinge, die sie geschildert hat. Wenn ich dabei gewesen wäre, da wären die Fetzen geflogen. Das kann ich aber wirklich sagen. Ich glaube, man wird eben nicht nur ignoriert, was ja auch schon schlimm genug ist, wenn man im Rollstuhl sitzt, sondern dass einem dann man wird auch diskriminiert. Ja, man wird diskriminiert. Man muss sich auch nochmal vor Augen führen, das können wir gesunden Menschen uns ja kaum oder sekundenweise vielleicht nur vorstellen, was es bedeutet, wenn man komplett hilflos ist, wenn man keinen Finger mehr bewegen kann, wenn man gar nichts mehr kann, wie ausgeliefert man dann anderen Personen ist und wie wenig man sich wehren kann und welche Macht dann auch fremde Personen über einen haben. Vor allem die Intimsphäre, man ist ja wirklich, was ich das Schlimme finde, ist, sie ist im Kopf klar, sie hat, obwohl sie noch schon gelähmt war, hat ja noch ein Studium begonnen. Das heißt, und in diesem Buch sind auch einige Bilder von ihr. Mhm. Das ist eine unerhört hübsche Frau. Das ist eine erotische junge Frau. Mhm. Und wenn man dann sieht, was dieser Frau so geschieht, die in jungen Jahren Leichtathletik macht und dann aufhören muss, weil der Körper es nicht mehr mitmacht und dann andere, die Leichtathletik machen könnten, die einfach zu faul sind. Oh, da werde ich wütend. Ja, ich war ja auch ganz fasziniert von ihrer Stimme und von ihrer Eloquenz, wie sie gesprochen hat. Man wirklich sagen. Das ist eine hochintelligente Frau. Und wenn man dann denkt, dass so jemand zum Glauben finden kann, da fragt man sich schon, welche Kraft ist nötig, um da nicht auch zu verzweifeln, dass man da sagen kann, ja, ich habe eine Aufgabe, ich muss das so machen. Ja. Wirklich, die Frau hat mich sehr beeindruckt und das ist eines dieser Bücher, die ich nicht so habe am Stück lesen können, obwohl ich es bis heute Mittag schon gelesen hatte. Ja, das, aber es ist toll. Nennen wir es nochmal, das heißt Mundtot, ne, das Buch? Das Buch heißt Mundtot, wie ich lernte, meine Stimme zu erheben, eine sterbenskranke junge Frau erzählt. Ich kann also sagen, als ich so gegen 12 Uhr am Samstag in die Meiersche bei uns kam, da sagte die Verkäuferin, haben Sie Jürgen Domian geguckt. Ach so. Ja, wir hatten ja drüber gesprochen. Also Wilhelm, wenn Maria uns zuhören sollte, ich weiß es nicht, wird sie sich freuen, dass du, dass du so positiv über das Buch sprichst und auch über sie. Also eine beeindruckende Frau, die mich eher traurig gemacht hat als wütend, muss ich ehrlich sagen. Ich finde diese Frau ganz toll. Schade, dass ich sie nicht kennengelernt habe. Bestellen wir ihr hier über den Weg Radio nochmal die besten Grüße und wünschen ihr viel Kraft und alles Gute. Ja, und einen leichten Übergang. Ja, vielen Dank, Wilhelm. Dir alles Gute und Dankeschön. Danke für den Anruf. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's weiter. Wisst ihr, was hier gerade passiert ist? Mein Redakteur Marc Strucken kommt hier ins Studio und macht meine Scheinwerfer, meine Fernsehscheinwerfer an, weil... Wegen der Webcam. Genau, hier ist nämlich eine Webcam. Man kann mich nicht sehen. Jetzt kann man mich auf der Webcam sehen. Ich hatte es mir so kuschelig hier gemacht, aber da oben ist ja die Webcam und jetzt habe ich meine Fernsehscheinwerfer hier doch an. So, ihr Lieben, mit wem machen wir weiter? Mit Editha. Hallo. Ja, hallo, hier ist Editha. Editha, 70 Jahre alt. Grüße 72. Dich. 72. Ja. Guck mal, jetzt habe ich ein junges Ding aus dir gemacht. Nee, ich fühle mich nicht wie 72. Ich fühle mich einfach immer, je nachdem, mal so. Das ist nicht so wichtig für mich. Ich erzähle das auch nicht jedem. Wie fühlst du dich? Interessiert mich. Wie fühlst du dich? Wenn du ein Alter so benennen könntest. Eher wie 62 oder eher älter? Ohne Alter einfach... Ohne so wie es gerade ist, wenn es mir gut geht, fühle ich mich wie 17. Ja. Wenn es mir schlecht geht, fühle ich mich 99. Naja, 17 vielleicht nicht, das ist ein bisschen zu jung. Ja, also... Aber so wie 30 vielleicht. Ja. 30, 40, sowas. Also da, mein Alter bedrückt mich nicht, will ich mal sagen. Was bedrückt dich denn? Bedrückt dich überhaupt irgendetwas? Oh ja, sonst hätte ich nicht angerufen. Naja, manchmal rufen mein Leute Sohn, an... Mein Sohn, der hat sich vor 20 Jahren vom 8. Stock gestürzt, ja. Und leider, was heißt leider... Er fällt mir immer wieder ein und irgendwie haut mich das dann manchmal so um noch. Vor 20 Jahren vom 8. Stock gestürzt. Ja. Da ja. War er wie alt? 22. Warum hat er das getan? Er hielt es nicht mehr aus. Er hat nicht mehr bei mir gelebt. Also ich war ausgezogen. Die Ehe ging auch auseinander. Das war auch einer der Gründe. Ne? Und ist auch irgendwie depressiv geworden und auch schizophren. Alles Mögliche hat er gekriegt und in der Psychiatrie gewandert, wieder raus und ist in der falschen gewesen. Also es gibt eine andere Psychiatrie bei uns, die hätten ihn sicher wieder hingekriegt. Da bin ich dann nämlich gelandet und war 5 Jahre da und die haben mich einfach so gelassen, mithopsen lassen, nicht viel gemacht. Moment mal, ich bin wieder geworden. Du warst 5 Jahre in der Psychiatrie? Ja. Nach diesem Unglücksfall? Ja, ja. Das heißt, das hat dich so umgehauen, dass du 5 Jahre in die Klinik musstest? Ja, es war gut so. Ja, schon, aber das sagt mir... Das ist wahrscheinlich ungewöhnlich lange, ja. Aber ich finde das toll, dass sie sich die Mühe gemacht haben, ne? Natürlich. Und die haben gar nicht so viel an mir rumgedoktert. Ich bin einfach mit den anderen mitgehüpft. Ich durfte dazugehören. Und wenn ich zu Hause gewesen wäre, wäre ich schon nicht sehr alleine gewesen. Mhm. Weil ich dann auch getrennt lebte von meinem Mann. Das wollte ich gerade fragen. Wo war der Vater? Gar nicht ausgehalten. Der Vater war weg. Ja. Mhm. Der Sohn ist aus einem 8. Stock. Ja. Was war das für ein Haus? Das ist bei uns die Uni und in der Nähe ist so eine Art Einkaufszentrum und viele Wohnungen. Die sind auch so hoch, die Häuser. Und da kannte er wohl jemand, eine Frau und kann ich gar nicht mehr erzählen, muss ich heulen. Mhm. Ja. Hast du ihn dann nochmal gesehen? Nein. Und die Beerdigungsinstitut, die haben dann gesagt, bloß nicht. Ne? Der natürlich ganz zerschmettert wahrscheinlich. Er war natürlich aus dem 8. Stock sofort tot. Ja. War er dein einziges Kind? Nee, ich habe nur ein zweites schwer körperlich-seelisches Behindertes gekriegt. Das habe ich, den Uli, den habe ich 5 Jahre gepflegt, bin darüber sehr krank geworden, depressiv und habe irgendwie gedacht, ja, wenn... Weil der Eltern wenn, das... Nein, die Jünger. Sonst hätten wir keine Kinder mehr gehabt, wenn er der Gesunde war, der Ältere. Ne? Mhm. Und ich habe so gedacht, wenn Gott mir den so in die Wiege gelegt hat, bin ich auch dafür, da ihn zu pflegen. Und habe gar nicht gedacht, dass ich dabei vor die Hunde gegangen bin, seelisch. Ne? Ich habe nur noch für ihn gelebt. Lebt der Junge noch? Nein, der ist letztes Jahr erst gestorben, mit 41. Und das ist ungewöhnlich lange. Die Krankheit heißt Katzenschrei-Syndrom oder Cri du Chat auf Französisch. Das ist erst in den 60er Jahren entdeckt worden. Ich sage mal Katzen, Katzenschrei-Syndrom. Weil das Stimmchen fast so wie eine Katze ist, sehr hell, ja. War er geistig auch behindert? Ja, und wie? Der konnte nicht allein sitzen, nicht allein stehen, auch nicht reden. Also wir haben eigentlich keinen richtigen Kontakt gekriegt. Er lag immer für mich in seinem Bettchen und kriegte da so ein schönes Spielzeug rein. Und wir haben ihn dann, als wir dann endlich, ich war dann zur Kur und ein sehr guter Nervenarzt hat gesagt, sie haben ihn jetzt in dieser Zeit geparkt, hier in dieser großen Klinik. Lass mich mal eben was fragen, damit ich das so zeitlich einordnen kann. Ja. Als dein Sohn, der 22 Jahre war, sich das Leben genommen hat, wie alt war der behinderte Bruder? Der war 2,5 Jahre jünger. Danach bist du fünf Jahre in die Klinik gegangen. Wo ist dann der behinderte Sohn geblieben? Der ist dann in einer großen, über 1000 Betten, eine Anstalt im Sauerland und es ist sehr gut da. Wir haben ihn auch so im Sommer dreimal besucht, immer so ein schönes Wochenende uns ausgesucht mit Sonne und haben da in derselben Pension gewohnt und immerhin und in den Wald gefahren und hat ihn gedrückt und gehabt und dann wieder abgegeben. Ne? Und die haben ihm gesagt, oh, die Eltern kommen von Uli, so hieß der Ulrich, weil viele Eltern sind überhaupt nicht mehr gekommen. Die haben ihr Kind da abgegeben. Und das, aber ich höre schon daraus, aufgrund dessen, was du jetzt erzählt hast, dass du schon ein sehr schweres Leben hattest. Ja, das, ich habe das nicht so abgemessen. Ich habe halt immer gemacht, was ich konnte. Na ja, gut. Es war ich habe sehr Schicksals- gute Hilfe gehabt. Na ja, natürlich. Aber du hast einen, den extremen Schicksalsschlag gehabt, dass der eine Junge sich umgebracht hat. Ja. Und das andere ist natürlich auch eine Bürde, die man natürlich mit sich trägt. Jetzt, nach 20 Jahren, sagst du, dass dir das immer wieder nachgeht? Oder ja, es ist mir so aufgefallen, wie ich bei dir immer zugehört habe, das wird irgendwie nicht weniger. Und ich habe einfach spontan gedacht, jetzt rufst du mal an. Wie lange ist es her, dass du dich psychiatrisch oder psychologisch wegen dieser Sache hast betreuen lassen? Das ist ja 20 Jahre, ne? Seitdem nicht mehr? Doch. Ich habe weiterhin guten Kontakt zu dieser sehr guten Klinik. Ich habe da fast nur Gutes erfahren. Gehst du denn da ab und zu noch hin? Ja, ich habe eine Gesprächstherapie damals angefangen und die dauert an, da bin ich sehr froh. Alle drei Wochen so 20 Minuten bis halbe Stunde Gespräch mit dem Chefarzt von der ganzen Psychiatrie. Ich bin zum Glück... Thematisierst du denn auch das mit dem Arzt, was du mir gerade erzählt hast? Ja. Ja, was sagt er? Aber vor allem sage ich halt, mir geht's immer noch nicht so richtig besser. Das ist diesmal so lange. Das ist seit dem letzten Jahr, wo ich in der Klinik war und eine kleine Operation hatte. Seitdem bin ich immer so, schon wieder ein neuer Tag und aufstehen. Und muss ich denn leben? Ich habe also noch nie einen Selbstmordversuch gemacht. Aber es gibt natürlich, es gibt es ist manchmal am Rand, dass ich es fast nicht aushalten kann. So. Ja. Bitte? Es gibt ja auch Schicksalsschläge, Editha, die so gravierend sind, dass man sie natürlich nie wirklich überwinden kann. Das denke ich auch. Es gehört zu mir einfach. Ja, ne? Man muss dann nur lernen, damit zu leben. Ja. Und im Moment scheint es nicht so ganz so gut zu funktionieren bei dir. Wie macht sich das deutlich? Ich habe einfach zu wenig zu tun mit Sinn. Wie ich in der Klinik war letztes Jahr, hat mein Mann einen guten Bekannten gewonnen, den von mir. Und der hat 5 Wochen lang meine ganze Wohnung restauriert und repariert und schön gemacht. Ich hatte ziemliches Chaos. Ich habe auch sehr viele Sachen da drin gehabt. Und er hat es sehr schön gemacht, hat allerdings auch Sachen weggeschmissen vom toten Sohn. Das nehme ich ihm sehr übel. Ich habe extra gesagt, bitte nicht. Naja, kann ich nicht mehr machen. Du hast jetzt noch Sachen von dem toten Sohn? Nö, kann ich nicht sagen. Weil du gerade gesagt hast, der hat Sachen weggeschmissen vom toten Sohn. Hast du gerade gesagt? Ja, der hat zum Beispiel so eine Box gebaut, wo man also richtig Radio hören kann und so. Ach so. Jetzt muss ich noch sagen, du hast im Moment einen Mann? Ich habe immer einen Mann, aber Nee, ich habe das nicht verstanden. Vorhin hast du gesagt, du wärst getrennt von dem, von dem Vater des verunglückten Sohnes. Wir leben nicht mehr zusammen, schon lange nicht. Aber lebst du denn jetzt mit einem Mann zusammen? Nein, keinen anderen. Mhm. Ah ja, verstehe. Mhm. Das ist auch nicht gut. Ich fühle mich eigentlich immer mal wieder zu einsam, als dass es mir gut gehen konnte. Mhm. Aber kann man sagen, dass die Einsamkeit das Hauptproblem ist? Ja, könnte man fast sagen. Wenn ich heimkomme, da ist ja keiner, sagt dann eine Stimme in mir. Ne? Ich gehe also jeden Tag mal raus. Ich teile es mir so ein, dass ich jeden Tag was außerhalb zu tun habe. Mhm. Ob das zum Schuster ist oder zu dem Gespräch oder eine Freundin besuchen. Du hast keinen Freundeskreis? Freundeskreis ist zu viel gesagt. Ja. Ich habe ein paar Freunde. Aber das ist halt meistens, dass ich mich da melde. Also. Und die selber sind nicht so eifrig. Mhm. Ich kann denen auch nicht immer sagen, mir geht's so schlecht. Ja, natürlich. Ich finde ja immer gut, wenn man etwas älter ist und man Verbindungen sucht, weiß ich jetzt, wenn man mit Kirche was zu tun hat, dass man in kirchliche Gruppen geht oder dass man in einen Chor geht. Oder kirchliche Gruppen ist übertrieben, aber ich gehöre zu einer Kirchengemeinde und dann geht man da auch noch nachher ein bisschen Kaffee trinken oder so. Ja, da entstehen ja dann schon Verbindungen, die dann auch ins Private gehen unter Umständen. Ja, aber das ist bei uns nicht so. Nee, die hauen dann ab alles. Ach so. Mhm. Wohnst du in einer Stadt oder auf dem Dorf? In Bochum. Ach, in Bochum? Ja. Ja, da könnte mein man Mann da, war bei der Uni. Da gibt's doch bestimmt viele Sachen, auch für ältere Leute, wo man sich so treffen könnte, in der Volkshochschule oder in, wie gesagt, bei Chören. Ich sag mal so fast ein bisschen gemein, ich bin für viele Sachen überqualifiziert in der Volkshochschule. Ich habe Englisch studiert und Deutsch und naja. Aber auch dafür gibt's mit Sicherheit Leute, die Idee, die dahinter steckt, ist einfach, wie findet man interessante Gesprächspartner und Gruppen? Wie das findet man die? Ich glaube, ich habe noch nicht gezielt genug gesucht. Ich habe mich da zu klein machen lassen. Weißt du was? Wir überlegen mal im Hintergrund, da muss man ein bisschen forschen, ein bisschen gucken, was wir dir da anbieten können, auf welche Idee wir dich da bringen können. Gut. Ja? Editha, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich. Also ich lege nicht auf. Doch, du legst bitte auf und wir rufen dich dann gleich nochmal auf. Ja gut. Habt ihr die Nummer, ja? Ja, wir haben dich ja gerade auch schon mal angerufen. Haben wir. Okay. Genau. Ich lege auf und höre zu. Danke dir. Bis dann. Alles Gute, Editha. Tschüss. 0800 220 5050. Wie spät haben wir? 1.42 Uhr. Und weiter geht es mit Thomas. Und Thomas ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Thomas. Morgen, Domian. Thomas, was ist dein Thema? Ja, bei mir geht es eigentlich um meinen besten Freund und meine Ex-Freundin. So, ich war mit meiner Ex-Freundin Anfang des Jahres sind wir zusammengekommen. Anfang dieses Jahres? Ja, Anfang dieses Jahres. Und ja gut, dann hatte sie halt eine schwere Zeit. Sie hatte dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Ich bin sie halt regelmäßig im Krankenhaus besuchen gegangen und alles. Und zwischenzeitlich war dann auch einmal kurz Schluss. Wir sind dann halt wieder zusammengekommen. Und ja, vor 2 Wochen habe ich dann von meinem besten Freund erfahren, dass sie mich quasi mit ihm betrogen hat. Während dieser Zeit? Ja. Also jetzt vor 3 Wochen. Du sagst Ex-Freundin. Ist sie deshalb deine Ex-Freundin? Hast du deinen Schluss gemacht? Ja. Du hast es von ihm erfahren? Ja. Wie kam das? Wir sind regelmäßig immer Fußball spielen gegangen mit ein paar Bekannten. Mhm. Und ich habe ihn halt abgeholt, wollte ihn halt noch ausreden, dass er sich nicht mit ihr trifft so. Weil ich halt wusste, so, er und ich, wir stehen auf den gleichen Typ Frauen. Ach so. Weil wir uns schon mal in dieselbe Frau verliebt hatten, so wollte ich das vermeiden. Verstehe, du hast ja schon gewittert, dass da was sich entwickeln könnte, ja. Und dann? Ja, dann wollte ich ihn halt davon abhalten, dann meinte er halt zu mir, ja, hat er mir das halt gesagt. Einfach so? Ja, natürlich hat er erst versucht, drumherum zu reden. Und dann ist er halt schlussendlich doch zum Punkt gekommen. Dass die einmal Sex miteinander hatten? Oder mehrmals? Nee, dass die eigentlich zusammen sind. Ach so. Ach so, krass. Ich hatte gedacht, dass die einfach nur irgendwas gemacht hätten miteinander. Nee. Ach so, dass die sogar zusammen sind. Ja. Das ist ja heftig. Ja, kann man schon so sagen. So, und dann gehst du nach Hause oder rufst deine Freundin an oder gehst zu deiner Freundin und was sagt die? Nein, mit ihr, ich habe ihr nur eine Nachricht geschrieben, wie dreckig das halt von ihr ist. So, ich wollte auch gar nicht persönlich mit ihr darüber sprechen, so, weil das hat mich einfach zu sehr runtergezogen. Wie hat die denn reagiert auf die Nachricht? Ja, bis jetzt habe ich da nie wirklich eine richtige Antwort drauf bekommen. Wann hast du die Nachricht weggeschickt? Ja, halt direkt, wo ich es erfahren hatte. Ja, wie lange ist das jetzt genau her? Ich will mir das vorstellen. Ja, Mitte letzten Monat. Und seitdem habt ihr seid ihr euch auch nicht mehr begegnet, irgendwo zufällig? Komplett gar nicht. Komplett gar nicht? Nee. Und die hat nicht zurückgeschrieben? Nein. Wie, gar nichts oder nur irgendwas Larifare? Nein, ja, halt nur so, ja, es sollte halt nicht so passieren. So, aber jetzt eine genaue Erklärung oder Entschuldigung, sowas habe ich halt nicht bekommen. Und dein Freund? Hast du mit dem nochmal geredet? Ja, ich wollte mit ihm darüber reden. Ich hatte ihn halt an dem Tag, wo er es mir gesagt hat, aus Reflex eine geklatscht. Bin dann halt auch abgehauen. Und dann war ich einen Tag auf Arbeit, habe dann nur eine SMS von ihm bekommen, dass er halt mit mir reden wollte. Und dann bin ich halt nach Arbeit dorthin gefahren. Leider Gottes dann direkt vor seiner Haustür einen Autounfall gehabt. Ach du je. Und ja, dann ist es halt gar nicht zu dem Gespräch gekommen. Bis heute nicht? Nee. Und also bis heute habe ich auch komplett keinen Kontakt mit beiden. Und ihr, du und dein Freund, ihr trefft euch auch nicht irgendwie so zufällig auf der Straße oder in der Kneipe? Nee, also, nee. Er ist halt Lackierist, er hat nur Nachtschicht und so. Ich bin halt Lackierer und bin halt nur tagsüber am Arbeiten und da sieht man sich halt, hat man sich halt nur am Wochenende gesehen. Wie lange bist du mit ihm eigentlich schon befreundet? Seit dem Kindergarten. Seit dem Kindergarten? Ja. Würdest du sagen, dass es dein allerbester Freund ist? Ja. Echt, dein allerbester Freund? Ja. Also die Nummer eins bei den Freunden? Ja. Das ist heftig. Also war es bis zu dem Zeitpunkt. Weißt du, wenn die das Mädel, wie alt ist sie? Sie ist 19. 19, okay. Wenn die da so läppisch, sag ich mal, drauf reagiert hat, auf deine SMS, dann sagt das ja viel über die aus und sagt auch viel über ihre Gefühle zu dir aus. Nämlich, dass die kaum Gefühle für dich hatte und dass du ihr völlig egal bist. Ja, über sie bin ich auch schon jetzt hinweg. Ja. Mir geht's halt jetzt einfach nur darum, dass dadurch halt diese extrem gute Freundschaft kommt. Ja. Also, ich würde dieser Frau... Das ist das, was mich mehr kaputt macht. Bitte? Das ist das, was mich mehr kaputt macht. Ja, verstehe. Ich würde dieser Frau keine Träne nachweinen, wenn das... Ja, nee. Aus dem Wasser. Die war ja auch nicht so lange. Richtig. Ich finde das auch schlimm, was da zwischen euch beiden Jungs passiert ist. Und vor allen Dingen, wenn jetzt, eigentlich müsste er von seiner Seite aus ja nochmal das Gespräch suchen. Aber der wird Schiss haben davor, vermute ich. Das da ist ja, gehe ich auch mal stark von aus. Ja. Also ich schätze mal dazu, dass es spätestens im nächsten Monat, wenn wir zusammen zum Splash Festival fahren, dass es dann halt zum Gespräch kommen wird. Was willst du ihm denn sagen? Also ich werde eigentlich gar nicht mit ihm reden. Ich warte darauf, dass er irgendwann mal ankommt und dann höre ich mir erstmal seine Geschichte dazu an. Dann lasse ich mir erstmal alles durch den Kopf gehen. Hätte er noch, würdest du ihm noch mal eine Chance geben? Wenn er augenblicklich mit der Freundin Schluss machen würde, ja. Verstehe. Ja, ich bin da auch ganz rigide. Also die Freundinnen von besten Freunden müssen absolut tabu sein. Kein Thema. Ja, so sieht das auch jeder andere Mensch in meinem Freundeskreis. Also ich habe mit meinen gesamten Kollegen, Freundinnen alles drüber gesprochen so und die sagen alle, dass es gar nicht geht. Üble Erfahrung, die du da gemacht hast. Ist ja, leider. Erfahrung. Ja, vor allen Dingen, du hast völlig recht, der Bruch der Freundschaft wiegt in diesem Fall mehr als der Bruch dieser Liebe, die da kaputt gegangen ist, finde ich auch, in der Tat. Wenn ihr so lange gute Freunde wart. Ja, lass ihn kommen, er soll irgendwas sagen. Ich finde, so einen Vertrauensbruch kann man auch kaum mehr wieder gut machen. Vielleicht, wenn du sagst, wenn er sagt, ich mach Schluss und mir ist die Freundschaft wichtiger, das wäre natürlich ein Zeichen, das er setzt. Aber natürlich wird die Freundschaft nie wieder so werden, wie sie mal war. Wenn er das jetzt sofort machen würde, was du gerade gesagt hast, vielleicht dann schon. Ja, das weiß man nicht. Also, weiß man nicht. Ich bin auch der Meinung, dass er nicht Schluss machen wird. Ja. Thomas. Ich kenne ihn halt zu gut. Es ist eine traurige Geschichte. Aber so ist es nun mal. So was passiert. So was passiert immer wieder im Leben. Leider Gottes. Ja. Aber man darf keinen falschen Schluss daraus ziehen. Man muss auch einer neuen Freundschaft mit einem anderen Menschen dann wieder die absolut top Chance geben, dass man Freund werden kann. Man darf jetzt aus einer schlechten Erfahrung keine schlechten Verhaltensweisen ziehen für die Zukunft. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aus Fehlern lernt man. Ja, natürlich. Aber es wird auch, du wirst auch immer wieder auf Männer und auf Freunde treffen, die genau diesen Ehrenkodex absolut befolgen. Dann war er es vielleicht nicht. Dann ist das auch eine Lehre daraus, dass er eben nicht dein bester Freund war. Ja, schade drum. Schade drum. Thomas, ich wünsche dir dennoch, dass du noch ein gutes Gespräch mit dem führst, wie immer das auch ausgeht. Und dass du über diesen Verlust von beiden, vielleicht sogar von beiden, dann doch hinwegkommen wirst. Ja, wie gesagt, über sie bin ich ja schon hinweg. Ja, ja. Schau dich mal um. Wenn du dich neu verliebst, dann ist das Ganze ein bisschen besser zu verkraften. Dann läuft das Ganze wieder. Thomas, alles Gute und viel Glück. Alles klar, schönen Tschüss. Abend noch. Dir auch, ciao. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Jung und zwischen den Kulturen. Ich möchte gerne mit jungen Leuten reden, die ausländische Wurzeln haben, und möchte mit diesen jungen Leuten über ihre Probleme reden, die sie wegen den ausländischen Wurzeln haben. Also fühlt ihr euch fremd im eigenen Land oder fühlt ihr euch fremd in eurer Familie, bei euren Eltern, euren Großeltern? Vielleicht prallen da zwei Welten aufeinander und ihr seid ganz unglücklich. Was sind das für Probleme? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch am besten schon per Mail an domian@wdr.de. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt machen wir weiter mit Lukas, und Lukas ist 19. Hallo Lukas. Hallo. Hallo Lukas. Ja, Ja, um was geht's? Ich rufe an, weil ich mir denke, hier kann man auch viele Leute erreichen und ansprechen auch, weil ich bin ein Sharpskinhead. Ein was? Ein Sharpskinhead. Ja, erklär mal. Also Sharp bedeutet Skinheads Against Racial Prejudice. Das erklärst du auch bitte auf Deutsch? Das heißt Skinheads gegen Rassismus oder Skinheads gegen rassische Vorurteile. Mhm. Und ich rufe deswegen an, dass es auch viele Leute hören, weil es hält sich ja hartnäckig das Vorurteil, dass Skinheads Nazis sind. Ja. Und wir Shardskins, wir versuchen eben diesem Vorurteil entgegenzuwirken, dass wir zeigen, dass nicht jeder Skinhead gleich ein Nazi ist. Mhm. Ist natürlich immer so von außen schwer auseinanderzuhalten, ne? Wie erkennt man euch? Ja, meistens erkennt man es einfach nur an Buttons oder Aufnähern. Also ihr habt die Haare auch ganz kurz rasiert? Ja, also Das ist unterschiedlich. Manche tragen die Haare auf 6 mm, manche auf 3 mm, manche machen sie sich komplett runter, manche haben 12 mm. Ja. Also das ist unterschiedlich. Okay, ihr habt Stiefel und Bomberjacken? Ja, Harringtons bevorzugt. Grundsätzliche Frage, nur damit ich es verstehe. Warum überhaupt dieses Outfit, das euch ja immer wieder in die Nähe von Rechten schiebt, weil die meisten Leute das nicht auseinanderhalten können, warum dieses Outfit? Warum zieht ihr euch nicht ganz anders an? Ja, das kommt noch von den Anfängen. Das Ganze ist in England 1969 durch jamaikanische Einwanderer entstanden. Ja. Und war ein sehr beliebter Kult in der Working Class. Und die Stiefel waren früher eben Arbeiterstiefel. Mhm. Und es sollte eben gezeigt werden, dass man stolz drauf ist, dass man aus der Working Class kommt. Also aus der Arbeiterklasse. Genau. Ja. Also die Stiefel, Arbeiterschuhe, ja. Die Jacken, Arbeitsjacken. Früher war das nicht so mit den Bomberjacken. Da hat man eher Donkey Jackets. Also das ist eine Wolljacke, da wo auf den Schultern Leder drauf ist, die wo auch noch sehr beliebt bei Straßenarbeitern immer noch in England ist. Mhm. Mir hat mal jemand erzählt, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, dass man die Sharpskins erkennen kann an der Farbe der Schnürsenkel. Stimmt das? Nein. Nee, dann war das eine Fehlinformation. Also ich hab in meinen Doc Martens, also in meinen Stiefeln, habe ich auch weiße Schuhbänder drin, weil ich das einfach vom Kontrast her finde, dass das sehr cool ausschaut, wenn die Stiefel schwarz sind und die Schuhbänder weiß. Also an die Schuhbänder kann man das eigentlich nie erkennen. Da nochmal, sag mir einen, wenn ich euch auf der Straße sehe, oder andere Leute auch, was ist das direkte Erkennungssignal, dass ihr Sharp seid? Ein Aufnäher, da wo ein trojanischer Helm drauf ist und auf den Federn von diesem trojanischen Helm steht Sharp drinnen. Wie groß ist der Aufkleber oder Aufnäher? Durchmesser ungefähr wie ein Bierdeckel oder kleiner? 8 Zentimeter sowas. Ach, so klein, da muss man ja ganz nah an euch rangehen und gucken, seid ihr nur so oder so? Schwierig. Warum überlegt ihr euch nicht irgendetwas Signalhafteres, wo man das wirklich sofort erkennt, das sind Sharps? Wäre doch viel einfacher für euch und auch für euer Selbstverständnis. Ja, viele haben auch diese ganz großen Rückenaufnäher, da wo eine Faust ein Hakenkreuz zerschlägt und so. Okay, gut, das ist natürlich klar. Da weiß man, woran man ist. Das ist ja gut. Also viele haben das auch. Das ist unterschiedlich. Ja, wie reagieren denn die, ich sag mal jetzt, die richtigen Skins auf euch? Ja, also wir sehen uns als die richtigen Skins, weil wir okay, die also Wurzeln okay, gebongt. Bewahren wollen. Gebongt. Ich meine jetzt die, du weißt, was ich meine. Also die Nazi-Skins, wie reagieren die auf euch? Okay, ja, die reagieren mit Hass und Gewalt. Das heißt, es gibt Schlägereien? Es kommt zu Schlägereien teilweise. Wir wollen einfach, also wir Sharps, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, wir wollen uns völlig aus Gewalt raushalten. Aber wir gehen nicht mit Gewalt offensiv auf die Nazis los. Es wird natürlich, gibt's Beschimpfungen, aber meistens geht dann die Gewalt vor den Rechtsradikalen aus. Aber du läufst natürlich Gefahr, mit in Gewaltaktionen verstrickt zu werden. Ne? So ja, ist es. Und das ist so meine Frage, ist es das wert? Nee, ich finde, es ist es nicht wert. Ja, ich finde schon, dass es das wert ist, weil ich meine, wir kämpfen ja gegen Rassismus. Dagegen ist doch nichts einzuwenden, du sollst nicht mit der Faust gegen Rassismus kämpfen. Ja, das machen wir auch nicht nur. Also wir gehen ja auf Demos und alles. Mhm. Und es kommt, wir versuchen schon, dass wir uns aus Gewalt raushalten. Ist es denn schon mal passiert, dass Leute, also denen ihr wohl gesonnen seid, vielleicht Jugendliche, ich habe es gerade aufgerufen, mit denen ich gerne sprechen möchte, übermorgen die ausländische Wurzeln haben, die euch gar nicht als Freunde erkennen und ihr von denen einen auf die Mütze bekommt? Ja, ein paar Fälle gibt's schon, aber meistens, wenn das dann so ist, dass die provozieren und alles und dann näher auf einen zukommen, so in dem Dreh, ja, willst du einen aufs Maul und sowas, dann sehen die schon, dass wir Buttons mit durchgestrichenen Hakenkreuzen haben und sowas und dann sagen die, ach so, so ist es und dann manche interessieren sich dann auch dafür und wollen es halt erklärt bekommen und alles. Verstehe. Wie lange bist du schon dabei? Seit 3 Jahren. Und wie kam das, dass du in die Szene gekommen bist? Ich war zuerst Punk. Das ist ja interessant. Warum wechselt man vom Punk zum Sharp? Ja, also bei mir war das eher wegen Arbeit und sowas, weil mein Arbeitgeber, der hat das nicht so gerne gesehen, wenn ich mit einem Irokesen in der Arbeit war. Ach so. Und da Skinheads und Punks sich auch gut verstehen, habe ich mir gedacht, ach komm, schneide ich mir die Haare, dann passt das schon. Aber so ideologisch sind da gar nicht so große Unterschiede, oder? Zwischen Punks und Skins? Ja. Ja, meine es ist so, zuerst waren die Skinheads da eben 1969 rum. Und dann in den späten 70ern kamen die Punks und aus den Punks hat sich dann eine zweite Skinhead-Welle, sage ich jetzt mal, entwickelt. Und wie ist das musikmäßig? Punks hören noch andere Musik als Sharps, oder? Ja, also ich persönlich höre Ska, Reggae, Northern Soul. Ja. Also so alte Sachen, Laurel Aitken, Tooth and the Maytals. Lukas, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich gucke auf die Uhr. Also, du hast uns erklärt, was die guten Skins sind, ne? Die Sharp Skins. Ja. Und wir haben so ein bisschen auch gelernt, wie man euch erkennt. Danke, dass du angerufen hast und uns das erklärt hast. Fand ich gut. Alles Gute. Tschüss. Ja, ciao. Ja, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Und wir melden uns morgen wieder. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen mit der freien Themennacht. Morgen, wie gesagt, dann wieder vereint mit dem WDR Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Tschüss.